Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Krise auf Krise, Plage auf Plage, die Seuche, der Terrorismus. Im Zentrum der Stadt patrouillieren schwer bewaffnete Polizeieinheiten der Mossos und der Policía Nacional. Viele tragen Maschinenpistolen. Der Prozess gegen die Attentäter vom August 2017 auf den Ramblas ist eröffnet. Die Zeitungen veröffentlichen Fotos. Die Fernsehsender verbreiten ein Video von den Killer-Islamisten. Zu sehen sind drei junge Individuen, die voller Hass und in die Kamera feixend mit grinsenden Gesichtern ihre Morddrohungen gegen uns Ungläubige ausstoßen, während sie Sprengstoffstangen in einen Gürtel zwirbeln. Ein Hassprediger hatte sie mit seinen Ideen von einem auf dem Blut der westlichen Zivilisation errichteten Gottesstaates erleuchtet. Jetzt vor Gericht sind die Überlebenden und Helfeshelfer des Mörderkommandos wieder in die Rolle der harmlosen jungen Männer mit Migrationshintergrund geschlüpft, die doch eigentlich gut integriert gewesen wären. Barcelona, Pandemie, City, Krise auf Krise, Plage auf Plage. Die Seele der Stadt liegt offen und verwundet im Mittagslicht. Die Ramblas sind eine Geistermeile. Jahrelang haben sie vom Rummel und einem kirmesartigen Klamauk gelebt, einem Scheinbonanza voller Ramschwaren, schlechtem Essen, schlechtem Wein, prekären Arbeitsverträgen, lärmenden Billigtouristen mit Billigflugzeugen hergekarrt. Und jetzt weht der Wind durch die geschlossenen Fassaden. Einsam schiebt ein Obdachloser seinen Karren voller Püngel über die schönen verzierten Steinplatten. Ein Deutscher in Barcelona denkt an den 9. November, an Heinrich Heine und die Winterreise. An die Grenze und die deutsche Sprache und an die Reichskristallnacht. Die Bilanz des Pogroms, erschreckend. Über 1000 Synagogen im gesamten Deutschen Reich brannten ab oder wurden zumindest demoliert. Rund 8000 jüdische Geschäfte waren am Ende zerstört und ungezählte Wohnungen verwüstet. Damit aber nicht genug, fanden rund 100 Juden den gewaltsamen Tod. Circa 30.000 jüdische Männer wurden festgenommen und in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen gebracht. Der materielle Schaden im gesamten Reich bezifferte sich auf mehrere hundert Millionen Mark. In der Folge mussten die Juden für den ihnen zugefügten Schaden sogar noch aufkommen. Die Perversion kannte keine Grenzen. In einer Verordnung vom 12. November 1938 über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit hieß es im Reichsgesetzblatt: Den Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesamtheit wird die Zahlung einer Kontribution von 100 Millionen Reichsmark an das Deutsche Reich auferlegt. Nicht genau das, nicht genau so, aber ähnlich grauenhaft könnte sich eine Reichskristallnacht jederzeit an jedem Ort wiederholen. Man kann Menschen lenken, manipulieren. Man kann die einen verhetzen und die anderen dämonisieren. Man kann Attentate propagandistisch ausschlachten. Man kann so manches. Barcelona, Plage auf Plage. Es ist November, der 9. November 2020. 81 Jahre Reichskristallnacht, 31 Jahre Mauerfall. Ich fahre in einem Vorortzug aus der Stadt heraus ans Meer. Die Lautsprecherstimme im Zug sagt: Verehrte Fahrgäste, behalten Sie während der gesamten Fahrzeit Ihre Masken auf. Essen Sie nicht und verbleiben Sie ohne zu sprechen. Barcelona, Pandemie City. Stellen Sie das Sprechen in den öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Ja, wenn einem das vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte. Die Welt wird eng und enger, die Horizonte schließen sich. Aber das Radio lebt und trägt unsere Stimmen und Botschaften über Grenzen, Berge und Ozeane. Willkommen in einem neuen Niemandsland.

Ein kleines Harfenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme. Doch ward ich sehr gerührt von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eier Popeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust. Und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Die Jahre kommen und vergehen, seit ich die Mutter nicht gesehen. 12 Jahre sind schon hingegangen, es wächst mein Sehnen und Verlangen. Die alte Frau hat mich so lieb, und in den Briefen, die sie schrieb, sehe ich, wie ihre Hand gezittert, wie tief das Mutterherz erschüttert. Die Mutter liegt mir stets im Sinn. 12 lange Jahre flossen hin, 12 lange Jahre sind verflossen, seit ich sie nicht ans Herz geschlossen. Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land. Mit seinen Eichen, seinen Linden werde ich es immer wieder finden. Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr, wenn nicht die Mutter dorten wär. Das Vaterland wird nie verderben, jedoch die alte Frau kann sterben. Wirklich wunderschön, diese Kombination aus Jazz und Lyrik. Heinrich Heine, Jazz und Lyrik, gesprochen von Gerd Westphal. Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten. Wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft, unbestritten, dichtete Heinrich Heine 1844 mit Ironie und Spott über sein Vaterland, das ihn ins Exil geschickt hatte. Heines Wintermärchen war eine bissige Abrechnung mit der Deutschtümelei und zugleich ein sehnsuchtsvoller Aufruf für ein besseres, junges Deutschland. Kein Wunder also, dass er in den 1960er Jahren immer noch als aktuell und politisch brisant galt und von jungen Revolutionären zitiert wurde. 1964 wurde seine bedeutungsvolle Lyrik vom berühmten Rezitator Gerd Westphal zur Musik des damals legendären Attila Zoller Quartetts gesprochen und auf Platte gebannt. Die Scheibe erschien in der von Jazzpapst Joachim E. Behrendt herausgegebenen Serie Lyrik und Jazz und ist auf Vinyl bis heute ein seltenes und teures Sammlerstück. Die ungestüme Energie Heines wird von der dunklen, charismatischen Stimme Westphals genial eingefangen und von den spontan improvisierten Melodien Zollers wild und ironisch untermalt. Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda in Barcelona. Ein relativ warmer Herbsttag, blauer Himmel, leere Straßen und Plätze hier im Zentrum von Barcelona. Alles zu, alles geschlossen, alles verriegelt und verrammelt. Und trotzdem laufen überall Leute rum, sprechen miteinander, trinken irgendwo an einer Ecke einen Kaffee, im Pappbecher natürlich, anders geht's im Moment nicht, und alles hofft auf bessere Zeiten. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Wach morgens auf und das Haus ist kalt. Seh noch den Feuer, doch es brennt nicht. Der Wagen vor der Tür ist alt. Aber er fährt nicht. Wir haben uns bittere Lerner teilwetzt. Doch wir erkennen nicht. Wir sind das alte Lied, dasselbe Stück. Ein Schritt vor und zwei zurück. Hotel kann ich die Vögel sehen, doch sie singen nicht. Mädchen in Weiß von der Kirche im Juni, doch die Glocken, sie erklingen nicht. Ich sitz in dieser Bar heute Nacht, doch alles, was ich denk, ist, ich bin das gleiche alte Lied, dasselbe Stück. Ein Schritt vor und zwei. Selbe Sache, Nacht für Nacht. Wer hat recht, wer hat's falsch gemacht? Noch ein Streit und die Türe fliegt. Noch eine Schlacht in unserem kleinen, miesen Krieg. Wenn ich mich ansehe, seh ich nicht viel von der Frau, die ich bin, die ich will. Auf diesem Weg verliere ich Stück für Stück. Gefangen, ein Schritt vor und zwei zurück. Ist ein Mann hier in der Bar. Ich krieg die Nachricht, die er sendet. Er Wir sehen nicht so verheiratet aus und ich tu, als ging's mir blendend. Ich hab geträumt, ich hielt dich im Arm. Die Musik ging nie zu Ende. Wir tanzten Arm in Arm und Blick in Blick. Immer ein Schritt vor uns, zwei zurück. Ein Schritt vor uns, zwei zurück. Ein Schritt vor uns, zwei zurück. Ein Beitrag aus Le Monde Diplomatique zum Thema antirussische Kriegspropaganda. Antirussische Kriegslobby. Ein Edito von Serge Alimi. Die 18-jährigen US-Soldaten, die heute zum Einsatz in Afghanistan aufbrechen, waren bei Beginn dieses Krieges noch nicht geboren. Dabei hatte Donald Trump schon 2012 über Twitter verkündet, es ist Zeit, Afghanistan zu verlassen. Doch ob er den Abzug, anders als Barack Obama, bewerkstelligen wird, ist keineswegs ausgemacht. Jeder Versuch, die US-Armee aus einem Land abzuziehen, sei es aus Syrien, Libyen, Korea oder auch Deutschland, löst in Washington ein heftiges Säbelrasseln aus. Die Russen kommen, die Russen sind da, lautet der Schlachtruf der Kriegslobby. Die Militärausgaben der Vereinigten Staaten sind mit 738 Milliarden Dollar im Jahr 2020 mehr als 10-mal so hoch wie die Russlands. Aber sobald die russische Gefahr beschworen wird, sind Republikaner und Demokraten plötzlich in seltener Eintracht mobilisiert und können auch mit einem zustimmenden Leitartikel in der New York Times rechnen. Diese Zeitung berichtete am 26. Juni dieses Jahres unter Berufung auf CIA-Quellen, Russland habe afghanischen Aufständischen ein Kopfgeld für getötete US-Soldaten angeboten. Das erinnert uns an die maßgebliche Rolle, die das New Yorker Blatt im Vorfeld des Irakkriegs von 2003 gespielt hat, als es die Lüge verbreitete, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen. Die antirussische Fixierung dieser großen liberalen Zeitung springt übrigens sofort ins Auge, wenn man auf ihrer Website die Suchbegriffe Russia oder Putin eingibt. Der Afghanistan-Scoop, an dem die New York Times nur 8 Tage, nachdem sie ihn ausposaunt hatte, Zweifel zu bekommen schien, wirft weitere Fragen auf. Wem nützt diese Information zu einer Zeit, in der der Rückzug der letzten US-Truppen schon eine ausgemachte Sache zu sein schien? Wie können sich die USA darüber empören, dass einer ihrer erklärten Gegner den afghanischen Aufständischen hilft, wo doch ihr Verbündeter Pakistan seit langem das Gleiche tut? Und wo sie selbst zwischen 1980 und 88 den Mudschahedin für ihren Krieg gegen Moskau hochmoderne Waffen lieferten, mit denen tausende sowjetischer Soldaten getötet wurden. Und wie lässt es sich erklären, dass die New Yorker Zeitung es sich nicht nehmen ließ, detaillierte und bewegende Geschichten über 3 Marines zu publizieren, die angeblich Opfer des russischen Kopfgelds wurden? Der erste hatte einen Schnurrbart und machte Bodybuilding, der zweite war ein Star Wars-Fan, der dritte liebte seine 3 Töchter, aber in ihrem ersten Bericht mitzuteilen vergaß, dass ein anderer US-Geheimdienst, die NSA, dem CIA-Knüller keinen Glauben schenkte. Dennoch verwies der Militärausschuss des Repräsentantenhauses mit einer breiten Mehrheit von demokratischen und republikanischen Abgeordneten auf die Enthüllung der New York Times als er am 1. Juli eine Resolution verabschiedete, die Trumps Rückzugspläne stoppen soll. Dass ausländische Soldaten in Afghanistan sterben, könnte man allerdings viel wirksamer dadurch verhindern, dass man sie abzieht. Am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heiß erflieht, am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heiß erflieht, da blühten die Bäume, da erwachten die Träume, da kamst du. Ich war allein im fremden Land, die Sonne hatte die Erde verbrannt, überall nur Leid und Einsamkeit. Und du, ja du, so weit, so weit. Doch eines Tages vom Süden her, da zogen Wolken über das Meer, und als endlich dann der Regen rann, fing auf. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. Niemann's Land, Contrabanda FM 91.4. Abteilung Sport. Investorenfußball. Der FC Barcelona leistet sich mit Lionel Messi den teuersten Sportler der Welt. Nun kann der Verein die exorbitanten Gehälter nicht mehr bezahlen. Angedeuteter Jubelsprung, minimales Lächeln. Okay, ein Tor. Lionel Messi, der Star des FC Barcelona, nahm es so hin. Auch am Mittwoch im Champions League-Spiel gegen Dynamo Kiew war es wieder nur ein Elfmeter. Aus dem Spiel heraus hat der bestentlohnte Sportler der Welt die ganze Saison über noch nicht getroffen. 810 Minuten ohne richtiges Tor. Mit jeder Minute wirkt es mehr wie ein Fluch. Wie ein Symbol für alles, was gerade kaputt geht. Im Sommer wollte Messi, der ist mittlerweile 33 Jahre alt, gehen. Auch aus Frust nach der 2-8-Niederlage gegen Bayern München im Viertelfinale der Champions League. Er durfte nicht. Seine schriftlich eingereichte Kündigung gegenstandslos. Es war eine Blamage. Und seitdem er sich direkt danach einmal Luft macht, sagt er nichts mehr. Sein Vertrag läuft im Juni aus. Ab Januar darf er nach den FIFA-Regeln frei mit anderen Clubs verhandeln. Für den FC Barcelona wäre der Weggang Messis inzwischen eine enorme Entlastung. Denn das astronomische Gehalt des sechsmaligen Weltfußballers ist ein wesentlicher Grund für die Bredouille, in der der umsatzstärkste Club der Welt derzeit steckt. Rund 300 Millionen Euro muss Barcelona einsparen, und zwar schnell. Jeden Tag wird es ernster, erklärte Carles Tusquets, der Interimspräsident des Vereins, vor wenigen Tagen. Die Lage ist in hohem Maße besorgniserregend. Der FC Barcelona ist der erste große Verein Europas, der offiziell zugibt, durch Corona in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Laut aktuellen Geschäftszahlen hat der Club 820 Millionen Euro an Bruttoschulden aufgetürmt. Sein Problem: Er ist ein Touristenverein. Er lebt von den Massen, die wegen des Clubs und Messis wegen in die Stadt pilgern. Bis zu 99.000 Menschen füllen das Camp Nou, Europas größtes Stadion. Die Touristen haben das Museum von FC Barça zum meistbesuchten Kataloniens gemacht. Vor den Kunsthallen mit Werken Picassos, Dalís und Miros. Deshalb wäre ein Abschied Messis auch eine Katastrophe. Was also tun? Den FC Barcelona beunruhigen die ausbleibenden Touristen und die damit verbundenen Einnahmeausfälle. Denn die Verbindlichkeiten übersteigen längst den Etat. Sie müssen sich das wie bei einem Land vorstellen, das mit 100% seines Bruttoinlandsprodukts verschuldet ist, sagt Xavier Sala y Martin am Telefon aus New York, wo der Wirtschaftsprofessor an der Columbia University lehrt. Sala y Martin war zwischen 2004 und 2010 unter anderem Schatzmeister bei Barça. Der Vorstand fand damals ähnliche Probleme vor wie heute. Rote Zahlen, Erfolgslosigkeit, alte und teure Spieler. Doch auf dieser Ruine gelang es, das Nonplusultra des Weltfußballs zu errichten. Fast jede Saison gewann der FC Barcelona Titel, oftmals mehrere. Mit den Erfolgen explodierten die Einnahmen. Mit ihnen hielten aber auch Gier und Maßlosigkeit Einzug. Vor knapp 7 Jahren musste Präsident Sandro Rosell zurücktreten. Er hatte mindestens 86 Millionen Euro für den Stürmerstar Neymar ausgegeben, obwohl offiziell nur 17 Millionen Ablöse an den abgegebenen Verein in Brasilien flossen. Der Rest waren überwiegend versteckte Handgelder. Steuernachzahlungen und Strafen kosteten Barça weitere 19 Millionen. Im Sommer 2017 verließ Neymar den Verein und wechselte für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain, das aus Katar gesteuert wird. Die neue durch Investorenclubs ausgelöste Geldschwemme sorgte für Panik bei Barça. Um nicht auch noch die Ikone Messi zu verlieren, wurde ihm ein einzigartiger Vertrag vorgelegt. Jährliches Basisgehalt 71,05 Millionen Euro. Jährliche Prämien bis zu 18,09 Millionen. Signing Free, 63,5 Millionen Treuebonus, 70 Millionen, insgesamt mehr als 100 Millionen Euro pro Saison. Messi verlangt nicht nur Geld, er wollte auch Erfolge. Barcelona ist mein Zuhause, aber ich brauche ein Siegerprojekt. Die Medien fordern ebenfalls seit Jahren, dass der Verein dem Star bessere Mitspieler geben müsse. Die Führungsriege gehorchte. Sie kaufte und kaufte. Ousmane Dembélé, 105 Millionen, plus 40 Millionen mögliche Boni. Philippe Coutinho, 120 Millionen, plus 40. Antoine Griezmann, 120 Millionen. Die Gehaltskosten für alle Sportler des Clubs stiegen auf 636 Millionen Euro. In der letzten Saison vor Corona erwirtschaftete der FC Barcelona bei 990 Millionen Euro Umsatz, Rekord im Fußball, gerade mal 4 Millionen Euro Gewinn. Die Geisterspiele führen nun dazu, dass die Kosten den Verein erdrücken. Um Gelder umzuschichten, wurden Verträge verlängert. Andere Profis sollen später über Engagements als Vereinsbotschafter ausbezahlt werden. Der Club hofft, sich mit der Belegschaft auf eine Stundung von Gehaltszahlungen zu einigen. Interimschef Busquets sprach von Lösungen, die für die Spieler steuerlich interessant sein könnten. Schuldenkamouflage nennt die Sala y Martin und warnt. Es gibt Vereine, die sind nach dem Ruhm eingegangen. Der AC Mailand zum Beispiel oder die Chicago Bulls, die haben seit Michael Jordan nicht mehr gewonnen. Im Sommer nach dem Trauma gegen Bayern München ließ man Messi nicht ziehen. Er ist für den Verein immer noch wichtig. Doch auf Dauer wird sich der FC Barcelona den Star nur leisten können, wenn die Fans schnell zurückkommen. Und richtige Tore schießen müsste er halt auch wieder. Ich verlas einen Artikel von Herrn Florian Haupt unter dem Titel Ruinöser Ruhm, Stars, der FC Barcelona leistet sich mit Lionel Messi, den teuersten Sportler der Welt, erschienen im Spiegel Nummer 46 vom 7.11.2020. Gelesen am Strand von Premia de Mar, bei herrlichem Sonnenschein und Wellenrauschen. Agur! Das Meer wiegt sich im Tanz und rauscht hin zu dem Strand, zu seinem ewigen Ziel, das Meer, um dort im Spiel hin zu gleiten, das Meer funkelt im Glanz der Nacht wie ein Diamant, spiegelt des Himmels Dom das Meer im endlosen Strom der Gezeiten. Wie schön ist diese Nacht, die Welt ist wie ein Traum. Wir sehen all ihre Pracht vereint schwebend im Raum. Im Tanz und trägt schwanken zum Land wieder zurück das Boot, das Meer, als wollte es ins Glück uns geleiten. Freie Stimme in einer wenig freien Welt. Das Meer wiegt sich im Tanz und trägt schwankend zum Land wieder das Boot zurück, das Meer, als wollte es ins Glück uns geleiten. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 183. Hitlers und Mussolinis Militärhilfe für Franco, dritter Teil. No pasarán. Pasaremos. Y el 9 de junio de 1943 queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Die italienischen Einheiten kamen erstmals bei der Eroberung von Malaga Anfang Februar 1937 zum Einsatz. Der fulminante Sieg wird allerdings weniger auf die Taktik und Schlagkraft der Italiener, sondern vor allem auf die militärische Schwäche der verteidigenden Milizen zurückgeführt. Eine wirkliche Bewährungsprobe sollte erst der ausschlaggebende Einsatz von Italienern bei der Schlacht von Guadalajara im März 1937 bedeuten. Die Italiener stellten dabei 30.000 Mann und ein gewaltiges Aufgebot an Panzerfahrzeugen, Artilleriegeschützen und Kampfflugzeugen. Sie planten im Sinne ihrer Taktik, der Guerra di Rapido Corso, einen raschen Durchbruch durch die feindlichen Linien und ein schnelles Vordringen nach Südwesten, um damit den Belagerungsring um Madrid zu schließen. Die als Entscheidungsschlacht gedachte Offensive entpuppte sich aber als Debakel und ließ die militärische Schwäche der Italiener zutage treten. Zwar konnte die Streitmacht die Verteidigungslinien durchbrechen, doch blieb der Vormarsch insbesondere aufgrund widriger Wetterumstände stecken. Die Luftunterstützung war zudem nicht zum Tragen gekommen, nachdem die Start- und Landepisten unbenutzbar waren. dem republikanischen Gegenangriff, der durch Flugzeuge unterstützt wurde, die von Landepisten gestartet waren, die dem schlechten Wetter nicht derart ausgesetzt waren, hielten die italienischen Linien nicht stand. Sie traten panikartig die Flucht an. Die damit gelungene Abwehr durch die Republikaner war aus militärischer Sicht nicht von großer Bedeutung, doch umso größer waren die psychologischen und propagandistischen Auswirkungen. Insbesondere die italienische Militärführung, die in dieser Schlacht ihre überlegene Kampfkraft unter Beweis stellen wollte, war angesichts der mangelhaften Disziplin der Truppen desavouiert. Die Republikaner wiederum hatten ihre erste Schlacht im offenen Feld gewonnen. Auf diese Niederlage wird auch die von dieser Zeit an stärkere Unabhängigkeit Frankos gegenüber den Italienern zurückgeführt, die mit ihrer Strategie gescheitert waren. Die italienischen Verbände gaben ihre weitgehende Autonomie auf und wurden fortan dem Oberkommando Frankos unterstellt und an verschiedenen Frontabschnitten eingesetzt. Der von kurzer Dauer gedachte Krieg sollte sich noch lange hinziehen, zu einem hohen Preis für die italienischen Einheiten. Die deutschen und italienischen Einheiten sollten bis zum Schluss der Kämpfe in Spanien bleiben. Ihr Einsatz wurde immer wieder verlängert, zumal Franco letztlich auf ihre Hilfe angewiesen blieb. Auch die portugiesische Regierung unter Antonio Salazar unterstützte die Aufständischen. Nicht nur wurden große Mengen von Hilfsgütern und Waffen, vor allem deutscher Provenienz, über die Grenze geschafft. Portugal beteiligte sich auch an den Kämpfen, indem einige tausend Soldaten in die Reihen der Nationalisten eingegliedert wurden. Während im Fall der Mitglieder der Legion Condor, der italienischen Kämpfer der CTV und der portugiesischen Einheiten aber nicht von Freiwilligen gesprochen werden kann, unterstützten auch irische, britische, französische, rumänische und russische Kämpfer freiwillig die Nationalisten. Vor allem die russischen Einheiten, die durch den zaristischen Offizier Wassili Orekow rekrutiert worden waren, hatten die Folgen der Revolution am eigenen Leib erlebt und wollten in Spanien ihren Kampf gegen den Bolschewismus fortsetzen. Die Zahl der ausländischen Freiwilligen war mit bis zu 1500 allerdings nicht sonderlich groß und ihre militärische Bedeutung hielt sich ebenfalls in Grenzen. Bekannt geworden ist insbesondere eine irische Brigade von etwa 700 Mann unter dem General und Führer der faschistischen irischen Blauhemden Ioan O'Duffy, die allerdings nach starken Verlusten im Sommer 1937 Spanien wieder verließ. Die frankistische Propaganda tendierte allerdings dazu, die Anwesenheit von ausländischen Freiwilligen in den eigenen Reihen herunterzuspielen, um den nationalspanischen Charakter des Krieges gegen den als international aufgefassten Kommunismus herauszustreichen. Wie die Studie von Judith Keene betont, stießen der Enthusiasmus, die Abenteuerlust und der Idealismus dieser Kämpfer, die den Krieg in Spanien oftmals als Fortsetzung der militärischen und politischen Auseinandersetzungen in ihren Heimatländern erlebten, auf nationalistischer Seite auf keine große Gegenliebe. General Franco ist häufig der Vorwurf gemacht worden, als Militärführer außerordentlich schwerfällig agiert zu haben. Als Infanterist sei er nicht in der Lage oder willens gewesen, die Vorteile neuer Waffengattungen wie der Luftwaffe oder gepanzerter Einheiten innovativ zu nutzen. So sei diesen wie der Artillerie lediglich eine unterstützende Bedeutung in den Operationen der Infanterie zugekommen. Francos Truppen rückten vor allem mit einer bedächtigen Langsamkeit vor. Rasche Vorstöße lehnte der oberkommandierende General aufgrund der damit verbundenen Risiken ab. Diese kriechende Taktik ist wiederholt als Ausdruck der Begrenztheit der militärischen Fähigkeiten Francos bezeichnet worden. Nachdem der rasche Sieg mit der Einnahme Madrids nicht möglich gewesen sei, habe Franco auf einen langsamen, aber vernichtenden Feldzug gegen seine Feinde gesetzt, die nach Möglichkeit ausgerottet werden sollten. Auch hier scheint wieder vor allem die Erfahrung der Afrikakriege im Hintergrund gestanden zu haben. Franco und seine afrikanischen Waffenbrüder setzten darauf, jegliche guerillaähnliche Bedrohung der Flanken zu vermeiden. Die Truppen sollten nicht vorwärts marschieren und sich gleichzeitig nach hinten umsehen müssen. Entsprechend ließe sich das Verhalten Francos erklären, im August 1936 zunächst Badajoz einzunehmen. Beharrlichkeit und Geduld waren zweifellos zwei herausragende Wesensmerkmale Francos, der auf die psychische Demoralisierung des Gegners setzte. In diesem Sinne stellte Franco im April 1937 gegenüber dem italienischen Botschafter Roberto Cantalupo fest: Ich beschränke mich auf Operationen kleineren Umfangs, die aber einen Sieg garantieren. Ich werde Spanien Stadt für Stadt, Dorf für Dorf, Bahnhof für Bahnhof besetzen. Nichts wird mich von diesem schrittweisen Vorgehen abbringen. Es wird mir wenig Ruhm, dafür aber umso größere Ruhe im Land einbringen. Dieser Krieg könnte dadurch sogar noch weitere 2 oder 3 Jahre andauern. Ich werde die Hauptstadt nicht eine Stunde zu früh einnehmen. Zunächst muss ich die Gewissheit haben, die Grundlagen für ein neues Regime geschaffen zu haben. Geländeverluste waren für Franco ebenfalls nicht tolerabel und ein Zeichen von Schwäche. Er war förmlich davon besessen, keinen Handbreit an Gelände abzugeben und verlorenes Terrain, koste es, was es wolle, zurückzugewinnen, auch wenn dessen strategische Bedeutung, wie Anfang 1938 im Fall von Teruel, unwichtig war. Franco weigerte sich zugleich, sich gegebenenfalls auf strategisch vorteilhafte Positionen zurückzuziehen, auch wenn dieses Vorgehen dazu führte, große Truppenverbände an Nebenschauplätze zu binden. Franco blieb ohne jeden Zweifel ein Soldat des Kolonialkrieges. Er war kein Stratege, der große Heere und große strategische Visionen umzusetzen in der Lage war. Dieses Vorgehen hatte einigen seiner Waffenbrüder und vor allem den deutschen und italienischen Offizieren immer wieder schwer zu schaffen gemacht. Als sich etwa im Rahmen der groß angelegten Offensive in Aragonien im März 1938 Oberstleutnant Wilhelm von Thoma, der an der Spitze eines der Legion Condor angegliederten Panzerverbandes stand, für einen schnellen Vorstoß entlang des Ebro-Beckens aussprach, wurde er von Franco, der bei seiner Taktik des langsamen Voranrückens durch die Infanterie blieb, in seine Schranken gewiesen. Den Italienern erschienen die Grausamkeiten allzu exzessiv, die die Nationalisten in den eingenommenen Territorien verübten, und sie mahnten, allerdings erfolglos, die militärische Führung, mit Blick auf die internationale Empfindlichkeit weniger brutal vorzugehen. Bei allen politischen, ökonomischen oder militärischen Differenzen muss aber hervorgehoben werden, dass die Bewunderung der Nationalisten für die Achsenmächte groß war und blieb. Zum einen zeigten sich die spanischen Militärs von der modernen deutschen und italienischen Militärtechnik tief beeindruckt, die wesentlich zu ihrem Sieg beitrug. Die rasante Ausbreitung der Phalange führte darüber hinaus dazu, dass diese Bewunderung und Dankbarkeit auch in einen ideologischen Schulterschluss mündeten. Franco verschrieb sich der entstehenden neuen Ordnung in Europa. Im März 1937 vereinbarten die nationalistische spanische Regierung und die deutsche Reichsregierung eine Zusammenarbeit im Kampf gegen den Kommunismus, und beide Seiten sicherten sich dabei eine enge politische Abstimmung zu. Spanien trat Ende März 1939 dann dem Antikominternpakt bei, und mit dem zeitgleich geschlossenen Freundschaftsvertrag mit Deutschland band sich Franco unmissverständlich an die Achsenmächte. Der neue Beherrscher Spaniens machte deutlich, wem er sich verbunden fühlte, und bezog damit Position im Hinblick auf den sich anbahnenden Krieg in Europa. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 183. Eine Niemandsland-Produktion, 2020. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist als Taschenbuch erschienen, in der Beck'schen Reihe, Verlag CH Beck OHG München, 2006. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Und da haben wir noch ein Lied vom Salzieberg und Bier-Album. Gucken, ob ihr es raten könnt. Frauenname mit 9 Buchstaben. Jupp. Ja, aber jetzt spielen wir der Frauenname mit 4 Buchstaben. Alles klar. Ja, ja, ja. Und es ist eigentlich kaum zu glauben, dass ich das Erscheinungsdatum unseres allerersten Albums in diesem Jahr zum 40. Mal jährt. Unfassbar. Und von dem Album werden wir natürlich jetzt ein Stück spielen. Ja? Dieses hier. Und es ist eigentlich kaum zu glauben, dass ich das Erscheinungsdatum unseres allerersten Albums in diesem Jahr zum 40. Mal jährt. Unfassbar. Und von dem Album werden wir natürlich jetzt ein Stück spielen. Ja? Dieses hier. Aber schlafen, dann ich mich von da an. Angelerei? Ich könnte mir gerade mit Kanonenschiebe helfen. Da komme ich hier mit der Kommission vorbei. Shut up. das flexible Balkangebläse mit, mit spanischem Einschlag. Jawohl. Naja, wenn das nicht fetzt, dann weiß ich auch nicht. Das war Wolfgang Niedecken mit seinem Bab von dem Album Alles fließt. Und zwar die zweite CD, wo die Bonustracks versammelt sind. Das Lied Stell dir für, die Balkan-Version. Vor den Katastrophen ab 14 Uhr noch ein Hörtext von Le Monde Diplomatique, diesmal über die US-Konzerne. Der Kniefall der Konzerne, Edito von Serge Halimi. Um die Schandtaten zu verbergen, die sie reich gemacht haben, geben sich die US-Großkonzerne gern philanthropisch. Neuerdings spenden sie hunderte Millionen Dollar an diverse afroamerikanische Initiativen, darunter Black Lives Matter. Diese Großzügigkeit gegenüber einer Organisation, die den systemischen Rassismus bekämpft, sehen sie als eine Art Versicherungspolice. Apple, Cisco, Walmart, Nike, Facebook oder Twitter ist wohl bewusst, was systemisch bedeutet. Sie müssen befürchten, dass sich die Proteste gegen die institutionelle Ungerechtigkeit in den USA demnächst gegen andere Missstände richten werden als nur gegen die Polizeigewalt. Dann könnten sich die Demonstranten nicht mehr mit symbolischen Gesten begnügen, indem sie niederknien, Denkmäler stürzen, Straßen umbenennen oder ihre Scham als privilegierte Weiße bekennen. Auf dieses eher harmlose Repertoire von Gesten wollen die Bosse die Bewegung einschränken, die die US-Gesellschaft nach dem Tod eines Schwarzen unter dem Knie eines weißen Polizisten aufgeschreckt hat. Jamie Dimon ist Chef der JP Morgan Bank, die unzählige schwarze Familien ruiniert hat, denen sie Immobilienkrediten andrehte, die diese unmöglich zurückzahlen konnten. Er ließ sich fotografieren, wie er vor einem riesigen Banktresor auf die Knie sank. Mitt Romney, der 2012 Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden wollte, hatte damals 47% der US-Bevölkerung zu Parasiten erklärt. Heute geht er zu einer antirassistischen Demonstration und murmelt Black Lives Matter. Das Unternehmen Estée Lauder wird 10 Millionen Dollar spendieren, um ethnische und soziale Gerechtigkeit und einen breiteren Zugang zur Bildung zu fördern. War das auch das Ziel, als die Firma 2016 die Wahlkampagne von Donald Trump unterstützt hat? Dieses Theater ist schlimmer als jede Parodie. Wenige Wochen vor den Demonstrationen gegen den systemischen Rassismus unterlag Bernie Sanders, der am ehesten bereit war, das System anzugreifen, als Kandidat der Demokraten, dem Ex-Vizepräsidenten Joe Biden. Biden hatte 1994 an der Konsolidierung dieses Systems mitgewirkt, als er im Senat ein Gesetz unterstützte, das unter anderem Massenverhaftungen erleichterte, von denen überwiegend Afroamerikaner betroffen sind. Was damals 26 der 38 schwarzen Vertreter im Kongress nicht davon abhielt, dem Gesetz zuzustimmen. Eine Gleichgültigkeit, wie sie später auch Barack Obama an den Tag gelegt hat. In den USA besitzt die Mehrheit der afroamerikanischen Familien weniger als 20.000 Dollar, also nichts. Sie leben in armen Vierteln und müssen ihre Kinder in schlechte Schulen schicken, was für deren berufliche Zukunft eine schwere Hypothek bedeutet. Da liegt der Kern des Problems, der Kern des Systems. Das weiße Privileg ist zuvörderst das des Kapitals. In den Chefetagen von JP Morgan und Amazon ist man sich dessen wohl bewusst. Die Katastrophen und kommentierte Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Woche vom 9. bis zum 16. November 2020. Die größte Meldung war natürlich in den vergangenen Tagen die Abwahl des Donald Trump in den USA. Aber er geht, wie er gekommen ist, mit Lügen, mit Blockaden, mit Klagen, mit Verzerrung der Wahrheit, mit falschen Behauptungen. Er klammert sich weiter an die Macht. US-Präsident Trump weigert sich, seine Wahlniederlage anzuerkennen. Mit Tricks und Anwälten sabotiert er die Amtsübergabe an Joe Biden und richtet großen politischen Schaden an. Donald Trump, so schreibt der Spiegel heute in seiner Ausgabe, kann das Ende schon hören. Vor dem Weißen Haus haben Arbeiter begonnen, die Tribünen für die Vereidigungsparade seines designierten Nachfolgers Joe Biden aufzubauen. Das Hämmern und Sägen, berichtet NBC-Korrespondentin Kelly O'Donnell, lasse sich selbst im Oval Office nicht ignorieren. Auch am anderen Ende der Pennsylvania Avenue laufen die Vorbereitungen längst. Vor der Westfront des US-Kapitols stehen die ersten Holzgerüste für die Plattform, nicht etwa um einen Galgen für Trump zu bauen, sondern auf diesem Holzgerüst wird Biden den Amtseid ablegen. Wir schreiten voran, sagte der republikanische Senator Royal Blunt, der den für die Feierlichkeiten zuständigen Kongressausschuss leitet, zu ABC News, wobei er betonte, egal wer von ihnen vereidigt wird. Egal, wer von ihnen vereidigt wird, klingt natürlich ein bisschen hässlich, denn der US-Präsident weigert sich auch weiterhin, die fast unvermeidliche Realität zu akzeptieren und das in der Tat noch inoffizielle Wahlergebnis anzuerkennen. Stattdessen tut Trump jahrhundertelanger Tradition zum Trotz alles, um die Amtsübergabe an Biden zu erschweren. Er blockiert, sabotiert, leugnet, lügt und tut, als habe er die Wahl gewonnen. Wer nicht lügt, ist der Terminkalender. Die Resultate in den Bundesstaaten sind teils zwar noch immer nicht fertig ausgezählt, doch an Bidens Gesamtsieg dürfte das nichts ändern. Die Ergebnisse werden am 14. Dezember offiziell, wenn die Mitglieder des Wahlleute-Kollegs zusammenkommen. Dann müssen auch alle Recounts erledigt sein, Nachzählungen in einzelnen Staaten, auf die Trump setzt, um das Ergebnis vielleicht doch noch zu kippen. Formell verkündet wird das schließlich am 6. Januar vom Kongress und Biden wird am 20. Januar um 12 Uhr mittags vereidigt. Verhindern kann Trump das alles zwar so gut wie nicht mehr, doch bis dahin bleibt ihm noch viel Zeit und Gelegenheit, Biden nicht nur den Antritt zu vermiesen und möglichst viel verbrannte Erde zu hinterlassen, sondern auch gefährlichen politischen Schaden anzurichten. Amerikas längst gestreckte Übergangsregelung gibt Trump dabei erstaunlich viel Freiheit, ob aus Ego, Stolz oder Bosheit. Er kann so gut wie alles tun, was er will, sagte die Politologin Lindsay Cohn der Webseite Vox. Noch ist er Präsident und verfügt über alle regulären Machtbefugnisse des Amtes. Auch dieses letzte Kapitel macht Trump zu einem Drama, in dessen Mittelpunkt allein er steht. Geht er friedlich? Was richtet er vorher an? Fragen, die sich die Amerikaner zuletzt 1861 stellen mussten, als Abraham Lincoln vom Vorgänger James Buchanan eine kaputte Regierung übernahm und einen Bürgerkrieg, der 5 Wochen später begann. Bleibt wachsam, twitterte Trumps Nichte Mary Trump. Dies ist ein versuchter Staatsstreich. Transitions von einem Präsident zum nächsten sind an sich schon komplexe Angelegenheiten. Tausende neue Regierungsbeamte übernehmen einen verflochtenen Apparat, von bürokratischem Klein-Klein bis zur Verwaltung der Atomwaffen. Normalerweise läuft das immer zivil ab. George W. Bush hinterließ seinem Nachfolger Barack Obama sogar einen handgeschriebenen Brief. Sie haben jetzt ein fantastisches Kapitel in ihrem Leben begonnen. Doch während Biden schon mit ausländischen Staatschefs telefoniert und einen Corona-Plan verkündet, sperrt sich Trump. Die Stimmung im Weißen Haus ist offenbar miserabel. Trump habe sich wütend und trotzig vor dem Fernseher verkrochen. Seine Berater seien demoralisiert und suchten schon nach neuen Jobs. Einige hätten Duftkerzen angezündet, um die Gemüter zu beruhigen und den Gestank des Fastfood zu vertreiben, das sich Trump liefern ließe. Derweil setzt Trump hinter den Kulissen alle Hebel in Bewegung. Die General Services Administration, GSA, die für die Transition zuständige Behörde, verweigert Biden die Kooperation und das Geld. Normalerweise autorisiert sie den Regierungsapparat schon am Tag nach der Wahl zur Zusammenarbeit mit dem Team des Nachfolgers, stellt Büroräume und Computer zur Verfügung und gibt Millionen Dollar Steuergelder für die Übergabe frei. Nach Informationen von Politico soll das allerfrühestens am Freitag geschehen, wenn nicht später. Die Demokraten mobilisieren einstweilen private Überbrückungsgelder. Auch verwehre Trump dem Wahlsieger bisher Einsicht in die internen Briefings der Geheimdienste, was sonst die Norm ist bei einer Übergabe. Trump hat Biden immer noch nicht angerufen, wie es nach US-Wahl Sitte ist, um seine Niederlage einzugestehen und ihm zu gratulieren. Das dürfte auch nicht passieren. Nach US-Medienberichten ist es zudem fraglich, ob Trump an der Vereidigung Bidens teilnimmt. Ungewiss ist auch, ob er der Tradition folgt, Biden zu seinem Amtsantritt ins Oval Office einzuladen, so wie Barack Obama im November 2016 Trump empfangen hatte. Die New York Times weist freilich spitz darauf hin, dass Biden ja gar keine Tour durchs Weiße Haus mehr brauche. Schließlich war er 8 Jahre lang Vizepräsident. Fast stündlich überschüttet Trump seine Anhänger mit irreführenden Tweets, E-Mails und SMS, die Bidens Legitimität anzweifeln und wilde Verschwörungstheorien verbreiten. Die Linken werden die Wahl stehlen, hieß es in einer Mail am Montag. Verbunden sind diese Appelle zum Widerstand mit Spendenaufrufen für einen Wahlverteidigungsfonds zur Finanzierung von Recounts. Im Kleingedruckten steht dann allerdings, dass 60% dieser Gelder benutzt würden, um Trumps Wahlkampfschulden abzustottern. Nächster Punkt. Mit Hilfe von Justizminister William Barr will Trump die Auszählung in mehreren Swing States gerichtlich anfechten, allen voran in Pennsylvania. Die meisten Klagen haben jedoch keinerlei Aussicht auf Erfolg. Und selbst wenn, dann würden sie nie genügend Stimmen umschreiben. Bei einem dieser Verfahren in Arizona ging es gerade mal um 180 Stimmen. Das ist keine juristische Strategie, sagte der republikanische Anwalt Matthew Sanderson im TV-Sender MSNBC. Das sind Anwälte, die als Trauerberater für den Präsidenten agieren. In Wahrheit sollten diese Klagen denn auch nur dazu dienen, Trump eine sanfte Ausfahrt zur Niederlage zu bieten, berichtete die Agentur AP unter Berufung auf Regierungskreise. Darauf deutet außerdem hin, dass sich immer mehr Anwälte von solchen Klagen distanzieren. Klar, da gibt's nicht viel zu verdienen. Trump simuliert unterdessen Business as usual. Am Montag feuerte er US-Verteidigungsminister Mark Esper per Tweet. Zwar war Espers Abgang an sich kein Schock, hatte er sich doch den schlimmsten Impulsen Trumps offen widersetzt. Doch ein Kabinettswechsel in der kurzen Lame-Duck-Phase vor dem Regierungswechsel ist selten und potenziell destabilisierend. Adam Smith, der demokratische Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im Repräsentantenhaus, warnte sofort, dass dies die einzigartigen Bedrohungen der USA verschärfe. Der Generalstab trat nach Informationen von CNN prompt zu einer Krisensitzung zusammen, um den Alliierten zu demonstrieren, dass das US-Militär seine Stabilität bewahre. Zuvor hatte Trump auch die Chefs von 3 Atomwaffenbehörden gefeuert. Weitere hochkarätige Entlassungen werden erwartet, darunter die der CIA-Chefin Gina Haspel und die von FBI-Chef Christopher Wray, was deren Übergabe zusätzlich erschwert. Die Frage, die nun aufkommt, ist, was bezweckt Trump mit seiner Sturheit? Das alles ist nicht nur grotesk, sondern hochbrisant. Eine Verweigerung der Wahlergebnisse ist ein Albtraum-Szenario, schreibt die Professorin Rebecca Friedman-Lissner im Magazin Atlantic. Was bezweckt Trump mit seiner Sturheit? Seine von den meisten Republikanern obendrein sanktionierten Worte und Taten legen nahe, dass er nicht wirklich im Amt bleiben will. Was also dann? Das wahre Endspiel ist es nicht, die Wahlergebnisse zu verändern, warnt das Magazin The Nation, sondern Biden einen Giftbecher zu reichen. Die fiktiven Wahlbetrugsvorwürfe, die von Millionen Amerikanern geglaubt würden, sollten Biden den Sieg vergällen und ihn als illegitimen Präsidenten brandmarken, während Trump dann mit seiner militant aufgebrachten Basis die Resistance bilden könne. Schon jetzt glauben einer Umfrage zufolge 70% der Republikaner nicht mehr, dass die Wahlen fair und frei waren. Darüber hinaus könnte Trump seinem Nachfolger noch andere Stolpersteine in den Weg legen. So wird bereits von neuen Sanktionen gegen Iran gemunkelt, was Biden die geplante Rückkehr ins Atomabkommen erschweren würde. Trump könnte außerdem Dekrete erlassen, die Bidens erste Initiativen ausbremsen und Freunde begnadigen, die von Ermittlungen bedroht sind. Angeblich liebäugelt Trump sogar mit seiner eigenen Begnadigung. Schon soll er gesagt haben, dass er nur unter gewissen Bedingungen zu einer friedlichen Übergabe bereit sei. Das Ende am 20. Januar 2021, High Noon, ist trotzdem vorgezeichnet. Wenn Trump dann noch schnell auf Staatskosten in sein Domizil Mar-a-Lago in Florida entfliehen will, muss er sich aber beeilen. Sein Anrecht auf den Regierungshelikopter Marine One, mit dem er dort seit 2017 immer auf einem eigens gebauten Landeplatz aufsetzt, endet dann ebenfalls. Дорогие слушатели радио «Планета без мужчин», и мы передаем вам большой привет из Москвы. Слушайте радио «Миманслан» и будьте в сознании того, чего вы слушаете. Thema Spanien, Sprachenstreit. Die spanische Regierung will die Rolle der Regionalsprachen im Unterricht stärken und lässt sich bei der Reform von einer katalanischen Partei unterstützen. Die rechte Opposition schäumt. In Spanien ist erneut ein Streit über die Stellung des Spanischen im Verhältnis zu den Regionalsprachen ausgebrochen. In dem Entwurf für eine Reform des Bildungsgesetzes wird Spanisch nun nicht mehr wie bisher als offizielle Sprache und Verkehrssprache im Bildungswesen bezeichnet, wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten. Das setzten die Regierungsparteien PSOE, die Sozialisten, und Unidas Podemos gemeinsam mit der katalanistischen Regionalpartei ERC-ERC im Bildungsausschuss des Parlaments durch. Die rechten Oppositionsparteien Partido Popular und Ciudadanos kündigten an, notfalls bis vor das Verfassungsgericht zu ziehen, um den Vorstoß zu stoppen. Sie sehen die Rolle des Spanischen als Verkehrssprache des Landes gefährdet und warfen der Regierung vor, sich von nationalistischen Regionalparteien abhängig zu machen. Die Minderheitsregierung von Premier Pedro Sánchez ist im Parlament auf die Unterstützung der katalanistischen Regionalpartei ERC angewiesen. Die ERC kämpft seit Jahren für eine Stärkung der katalanischen Sprache in den Schulen und Regionen und für eine Abspaltung Kataloniens von Spanien. Sánchez setze die Zukunft der Kinder aufs Spiel, um an der Macht zu bleiben, schrieb Oppositionsführer Pablo Casado von der PP auf Twitter. Bildungsministerin Isabel Celá begründete die angestrebte Gleichstellung des Spanischen mit Regionalsprachen wie etwa dem Katalanischen und dem Baskischen mit dem Recht der Schüler, beide Sprachen möglichst gut zu sprechen. Laut Entwurf müssen Schulen künftig nur noch garantieren, dass beide Sprachen beherrscht werden. Vorher waren sowohl das Spanische als offizielle Sprache als auch die jeweilige Regionalsprache dezidiert geschützt. Im Grunde geht es hier um ein Ringen um die nationale Identität des Landes. Dazu schwelt seit Jahrzehnten ein Konflikt. Vor allem Konservative sehen Spanien als zentralistisches Land mit Spanisch als Hauptsprache. Linke und regionale Minderheiten betrachten es als einen Verbund von Regionen mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Zusätzlich angeheizt wird der Streit durch separatistische Bestrebungen in Katalonien. Dass der Begriff Spanisch als offizielle Sprache im Gesetz gestrichen werden soll, ist deshalb mehr als ein Zwist um Begrifflichkeiten. Zwar werden Schüler etwa in Katalonien schon jetzt überwiegend auf Katalanisch unterrichtet, aber im Konfliktfall haben das letzte Wort nicht die Regionen, sondern das oberste Gericht und das Verfassungsgericht Spaniens. In den vergangenen 10 Jahren hatten Gerichte entschieden, dass in Katalonien mindestens ein Viertel der Unterrichtsstunden auf Spanisch abgehalten werden muss, wenn die Eltern das wünschen. Die Formulierung im Entwurf ist nun bewusst vage gehalten und dürfte es beispielsweise katalanischen Regionalparteien leichter machen, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Die überwiegende Mehrheit der Spanier beherrscht als Muttersprache nur Spanisch. Viele Regionen wie Katalonien, das Baskenland, Galizien, Asturien, Aragon und Valencia haben jedoch ihre eigenen Regionalsprachen. Die meisten Menschen dort sind praktisch zweisprachig. Regionalparteien achten darauf, dass auch die jeweilige Regionalsprache in den Schulen verwendet wird. Der Feind steht links. Vor 70 Jahren nahm das Bundesamt für Verfassungsschutz die Arbeit auf. Die V-Männer des Verfassungsschutzes, die 1952 verbotene Faschistenpartei SRP auf allen Ebenen durchsetzt hatten, bis in den Parteivorstand hinein, waren frühe Beispiele dafür, wie das Bundesamt sowie die Landesämter für Verfassungsschutz immer wieder Organisationen der extremen Rechten infiltrierten. Dabei haben die V-Männer oft politisch relevante Aktivitäten entfaltet, zuweilen aber auch Verbrechen begangen oder sie zumindest ermöglicht. V-Männer der Verfassungsschutzbehörden bastelten Bomben oder versorgten Neonazis mit Waffen. So in den 1970er Jahren etwa Hans-Dieter Lepzien aus Braunschweig und Werner Gottwald aus Oldenburg, beide Mitglieder der NSDAP-AO. Sie sind heute weitgehend vergessen. Das gilt auch für einen gewissen Joachim Apel aus Emden, der in den 1980er Jahren an Brandanschlägen der örtlichen Neonazi-Szene beteiligt war, während er für den Verfassungsschutz als V-Mann wirkte, in diesem Fall für das Niedersächsische Landesamt. Man könnte weitere aufzählen. Pünktlich zum 70. Jahrestag seiner Gründung hat es wieder einmal Schlagzeilen gemacht, dieses Mal freilich fast schon skurrile. Das Bundesamt für Verfassungsschutz mit Sitz in Köln-Chorweiler. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass sein Präsident Thomas Haldenwang einen Leibwächter eingestellt hat, der einer von den Behörden als Verdachtsfall eingestuften Organisation angehörte, der extrem rechten Militaristenvereinigung UNITA. Der abstruse Vorfall zeigt unfreiwillig einmal mehr, wo der Inlandsgeheimdienst seine blinden Flecken hat, seit er am 7. November 1950 gegründet wurde. Vorgestern vor 70 Jahren, natürlich mit Blick auf die politische Rechte. Der Feind stand für den Verfassungsschutz, wie hätte es in der Bundesrepublik auch anders sein können, von Anfang an links. Lange vor seiner Gründung hatten die westlichen Besatzungsmächte begonnen, die KPD und ihr Umfeld ins Visier zu nehmen. Der Verfassungsschutz eignete sich dieser Aufgabe umgehend an. Auf der Suche nach erfahrenen Spezialisten ging er rasch dazu über, eingefleischte Antikommunisten zu beschäftigen, die sich ihre Sporen in Sachen Jagd auf Linke bis 1945 irgendwo im Machtapparat der Nazis verdient hatten. Richard Gerken war einer von ihnen. Er war als Offizier in der Abwehr unter Wilhelm Canaris tätig gewesen, hatte unter anderem in den Niederlanden und in Frankreich Sabotageaktionen durchgeführt und zeitweise auch für das Reichssicherheitshauptamt gearbeitet. Ende Juni 1952 übernahm er beim Verfassungsschutz die Leitung der Abteilung Beschaffung und konzentrierte sich sogleich darauf, Material für das KPD-Verbot zu sammeln. Die FDJ in der Bundesrepublik, prahlte er Ende 1952, werde fast lückenlos nachrichtendienstlich beherrscht. Da im Bundesamt für Verfassungsschutz, wie es der Historiker Konstantin Goschler im Jahr 2016 formulierte, vermutlich alle Mitarbeiter Antikommunisten waren, darunter nicht wenige alte NS-Funktionäre, verwundert es nicht, dass die Behörde die Umtriebe alter wie neuer Nazis zumeist unbeachtet rechts liegen ließ. So gerieten etwa die teilweise umfangreichen Bestrebungen von Soldatenverbänden aus dem Blick, die Hilfstruppen für die Westalliierten, Stay-Behind-Organisationen oder paramilitärische Truppen aus ehemaligen der SS und Waffen-SS aufstellten, konstatierte Goschler und sein Historikerkollege Michael Wahler, die die Gründung des Bundesamtes für Verfassungsschutz sowie seine Entwicklung bis Mitte der 1970er Jahre untersucht haben. Ein Beispiel: Der Bund Deutscher Jugend, BDJ, eine 1950 unter Mitwirkung diverser Nazis gegründete Organisation, die eine paramilitärische Einheit unterhielt und für den herbeihalluzinierten Kampf gegen einrückende sowjetische Truppen von der CIA finanziert und aufgerüstet wurde. Der Verfassungsschutz war im Bilde, fand die Sache aber völlig in Ordnung. Faschistische Milizen, verfassungswidrig? Natürlich nicht. Was der Verfassungsschutz freilich schon damals mit Bravour beherrschte, war das Führen von V-Männern in den Spitzenetagen extrem rechter Organisationen. So beschwerte sich Fritz Dolz, Ex-SA-Mann und Vorsitzender der faschistischen sozialistischen Reichspartei SRP, als diese im Oktober 1952 verboten wurde. Die SRP sei von V-Männern geradezu durchsetzt. In der Tat gehörte eine Kontaktperson des Bundesamtes für Verfassungsschutz sogar dem SRP-Bundesvorstand an. Man kennt das Muster. Es wiederholt sich bis heute. Im Jahr 2003 etwa scheiterte das NSDAP-Verbotsverfahren, weil in den Führungsetagen der Partei allzu viele V-Männer tätig waren und die Ausrichtung der Organisation mitbestimmt hatten. Freilich waren nicht alle von ihnen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz liiert, wie beispielsweise Udo Holtmann, NPD-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen, sondern viele mit verschiedenen Landesämtern für Verfassungsschutz. Das ändert freilich nichts daran, dass sich auch in ganz anderen Fällen eine Frage zu stellen begann, die 2003 das Bundesverfassungsgericht daran hinderte, die NPD zu verbieten. Es schien nicht mehr so wirklich klar, wer da eigentlich wen führte und zu welchem Zweck. Die Liste einschlägiger Fälle ist lang. Die Kontinuitäten sind stark beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Der blinde Fleck rechts, die Platzierung von V-Leuten in wichtigen Funktionen in der extremen Rechten, ja sogar der Umgang mit den eigenen Akten. Als Goschler und Wahler im Jahr 2011 den Auftrag erhalten hatten, die Frühgeschichte der Behörde zu recherchieren, da stellte sich heraus, dass offensichtlich bereits in den 1950er Jahren gekonntes Schreddern zu den Basisfähigkeiten eines solide ausgebildeten Verfassungsschützers gehörte. Das Bundesamt räumt mittlerweile ein, man habe nur einen durch vielerlei Umstände stark reduzierten Quellenbestand zur eigenen Geschichte zur Verfügung. Goschler und Waller waren gezwungen, sogar die Namen der Behördenmitarbeiter aufwendig unter Zuhilfenahme etwa von Impflisten zu rekonstruieren. Wie viele alte Nazis für das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeiteten, zählt zu den Fragen, die sich daher kaum abschließend beantworten lassen. Aber wer erinnert sich nicht daran, wie ein Referatsleiter der Behörde im November 2011 eilig Akten mit Bezug zum NSU zusammensuchen ließ, um sie rasch sorgfältig zu zerstückeln? Keine Frage, das ist viel verlässlicher als die Entscheidung des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen, den Zugang zu möglicherweise peinlichen Akten einfach auf 120 Jahre zu sperren. Die Bundesregierung lässt sich die Arbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz ein erkleckliches Sümmchen kosten, stellte sie im Jahr 2010 der Behörde mit ihren damals rund 2650 Angestellten fast 175 Millionen Euro zur Verfügung, So sind es aktuell für inzwischen rund 3.900 Mitarbeiter bereits 467 Millionen Euro mit steigender Tendenz. Compañero, compañera de la revolución, y viva la radio Contrabanda, y viva Niemandsland. Berlin. Mittlerweile werden immer mehr Stimmen laut, die ultranationalistische türkische Bewegung Graue Wölfe zu verbieten, nachdem sich Frankreich zu diesem Schritt entschlossen hat. Wir sollten die richtige Reaktion Frankreichs zum Anlass nehmen, auch in Deutschland ein Verbotsverfahren gegen die Grauen Wölfe als größte rechtsextreme Bewegung hierzulande einzuleiten. Das sagt Christoph de Vries, der ist Innenpolitiker der Unionsfraktion im Bundestag. Die Hetze gegen alle ethnischen Nicht-Türken wie Kurden und Armenier stelle eine erhebliche Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung dar, so de Vries. Ein Verbot der Grauen Wölfe in Deutschland ist längst überfällig, findet auch der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploss. Die Bewegung gilt als Arm der rechtsextremen türkischen Partei MHP. Frankreich hatte sich zu dem Schritt entschieden, weil die Grauen Wölfe für verschiedene Übergriffe gegen Armenier verantwortlich gemacht wurden. Im Verfassungsschutzbericht 2019 werden die Grauen Wölfe als Verbreiter nationalistisch-rechtsextremistischen Gedankenguts eingestuft. Und noch eine letzte Meldung zum Thema Covid. Die Europäer haben während des Sommers wertvolle Zeit im Kampf gegen Covid-19 verloren. Um besser zu verstehen, warum schon wieder eine Corona-Welle durch Europa rollt, kann eine Beobachtung aus Neuseeland helfen, einem Land, in dem es kaum neue Ansteckungen gibt. Der Epidemiologe und Regierungsberater Michael Baker wundert sich über den selbstzufriedenen Glauben an die eigene Ausnahmestellung in weiten Teilen der westlichen Welt. Es werde schon nicht so schlimm kommen, hätten dort viele gedacht. Die Pandemie hat das Gegenteil bewiesen. Einen Fehler zu begehen mag verzeihlich sein, doch viele in Europa haben ihn zum zweiten Mal gemacht. Anstatt die Sommermonate zu nutzen, um die Schwächen bei der Virusbekämpfung zu analysieren und gemeinsam mit anderen Konsequenzen zu ziehen, haben die meisten Staaten vor sich hingewerkelt. Sie erfanden ihre eigenen Corona-Apps, erließen ihre eigenen Reisebeschränkungen, ihre eigenen Richtlinien für das Tragen von Masken. Die Beteuerungen der EU-Staats- und Regierungschefs im vergangenen Monat, man wolle nun aber wirklich kooperieren, kommen offensichtlich spät und wirken schwach. Dass mehrere Staaten sich erneut nicht anders zu helfen wissen, als einen Lockdown zu verhängen, ist ein Armutszeugnis. Die Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet Lockdowns zu Recht als letztes Mittel, das bei besserer Vorbereitung vermieden werden könne. Schon lange empfehlen die Genfer Experten, von den Ländern zu lernen, die am besten durch die Krise gekommen sind. Der WHO-Sondergesandte David Naboro hält es für keinen Zufall, dass die niedrigste Neuansteckungsrate Europas in Finnland verzeichnet wird. Wir finden bei den Finnen vieles von dem, was ich für entscheidend halte. Eine gute politische Führung, ein starkes öffentliches Gesundheitssystem und Menschen, die sich an die Regeln halten. Man muss also nicht bis Ostasien schauen, auf Länder wie Südkorea oder Taiwan, um im Kampf gegen das Virus ein Vorbild zu finden. Der Wind hat sich gedreht, der wird Neues bringen. und ich höre die Stimmen von Männern und Frauen, höre sie ihre Lieder singen. Lieder voll Kraft, Lieder voll Leben, Lieder, die Antwort und Hoffnung geben. Die Lieder, die sagen, es geht, wenn wir es wollen. Lieder, die die Steine von den Herzen rollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen. Ich dreh mich um und ich schau nach heute. Ich seh meine Welt und ich seh meine Leute. Ich seh uns bedroht von tausend Zwängen. Sie uns allein mit Millionen anderen vor der Glotze hängen. Die Mächtigen vergrößern ihre Macht und färben die Bilanzen. Und ich sehe uns stumm und willenlos nach ihrer Pfeife tanzen. Doch sie können die Zeit nicht anhalten, nee, die Ruhe bleibt nicht stehen. Und es gibt einen Weg und es gibt ein Ziel und ich weiß, wir werden die Sonne sehen. Und ich spüre, der Wind hat sich gedreht, er wird Neues bringen. Und ich höre die Stimmen von Männern und Frauen, hör sie ihre Lieder singen. Lieder voll Kraft, Lieder voll Leben, Lieder, die Antwort und Hoffnung geben. Die Lieder, die sagen, es geht, wenn wir es wollen. Lieder, die die Steine von den Herzen rollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen. Lieder voll Kraft, Lieder voll Leben, Lieder, die Antwort und Hoffnung geben. Lieder, die sagen, es geht, wenn wir es wollen. Lieder, die die Steine von den Herzen rollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen. Lieder voll Kraft, Lieder voll Leben, Lieder, die Antwort und Hoffnung geben. Lieder, die sagen, es geht, wenn wir es wollen. Die Lieder, die die Steine von den Herzen rollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen, wenn wir wollen. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die Woche vom 9. bis zum 16. November 2020. Wohnhölle Barcelona. Erneut konnte am vergangenen Donnerstag eine Zwangsräumung verhindert werden, dieses Mal im Viertel Poble-Sec in Barcelona. Claudia, ihre 5 Kinder und ihr Enkel schafften es, zusammen mit 200 Nachbarn und Unterstützern, die über eine App mobilisiert wurden, die Zwangsräumung ihrer Wohnung zu verhindern. Die Angelegenheit zeigt, dass das von der Landesregierung erlassene Dekret zum Verbot von Zwangsräumungen während der Pandemie nicht funktioniert. Denn ein Gericht hat den Räumungsbefehl unterzeichnet und das Räumungskomitee konnte allein durch den Widerstand der Leute gestoppt werden. Außer den Mitgliedern des Mietersyndikats von Poble-Sec waren auch Techniker des Rathauses und die Concejala de Vivienda, also die Wohnungsbaustadträtin, bei dem Räumungsversuch vor Ort, um zu protestieren. Soziale Hilfen. Die ausführenden Organe der Generalitat bewilligten am Dienstag ein Maßnahmenpaket im Wert von 102,6 Millionen Euro zur Stärkung der sozialen Dienste in der Stadt. Ein Posten von 40,5 Millionen ist für die soziale Grundrente vorgesehen, sowie für Hilfsmaßnahmen für Behinderte, Migranten und Opfer von machistischer Gewalt. Jingle Bells an der Plaza Sant Jaume. Dieses Jahr wird es keine Weihnachtskrippe an der Plaza Sant Jaume geben, die berühmte Pessebre, wie es seit Jahren Tradition ist. Scherzhaft schreibt El País hierzu: Dieses Jahr wird es zum ersten Mal keine Polemik wegen des Pessebre geben, denn es wird keine Pessebre, also keine Krippe geben. Grund ist hierfür natürlich die in der Stadt wütende Pandemie. Es würde Probleme mit der Kontrolle des Zugangs geben und Menschenansammlungen provozieren, äußerten die Verantwortlichen. Wir sind der Auffassung, dass die soziale Dynamik es nicht zulässt, dass ein Viertel der Fläche vor dem Rathaus und der Generalitat auf der Plaza San Jaume bedeckt ist, erklärte Juan Subirats am Mittwoch. Der ist unter anderem Kulturstadtrat. Doch wird es eine Ausstellung geben, so der Stadtrat, die im Hof des Rathauses stattfindet und wo die Krippen der letzten 10 Jahre zu sehen sein werden. Wie im Hauptteil auch schon erklärt, geht es auch hier in der Stadt um den Sprachenstreit. Der betrifft nämlich alle Menschen, die hier leben. Spanien wird zu einem Land ohne einheitliche Landessprache, das hatten wir eingangs schon gesagt. Darauf einigten sich die Sozialisten der PSOE, die Linke von Podemos und die separatistischen Katalanisten von ERC. Es geht um die Reform der Ley Orgánica de Educación, LOMLOE, dem organischen Gesetz im Erziehungswesen. Das Katalanisch wird hier gesetzlich gestärkt, erhält den Status einer Quasi-Landessprache. Spanisch als verbindliche Unterrichtssprache an Schulen und Unis in ganz Spanien soll nicht mehr gelten. Regionale Landessprachen haben ab jetzt Vorrang vor der allgemeinen Landessprache. Zumindest werden es so die regionalen Separatisten interpretieren. Dennoch gibt es im Gesetz eine Klausel, die vorsieht, dass alle regionalen, autonomen Gemeinden für einen korrekten Gebrauch des Castellano zu sorgen hätten. Hier schon gab es Proteste der katalanistischen Parteien an der Regierung Sánchez Iglesias. Die sogenannte linguistische Inmersion sei so nicht zu 100% garantiert. Alle anderen Parteien und kulturellen Institutionen kritisieren die Gesetzesvorlage heftig. Es wäre eine historische Fehlleistung, wenn die Stimmen von Millionen konstitutionalistischen Katalanen unhörbar gemacht würden. Was durch das Gesetz der Immersion in regionale Sprachen, wie in Katalonien, geschehe, kritisierte die Asamblea de Escuela Bilingüe. Die Immersion ist ungerecht und sollte nicht zementiert werden, so auch die Sociedad Civil Catalana. Die Regierung verteidigte am Mittwoch durch Frau Regierungssprecherin Maria Jesús Montero die Gesetzesvorlage. Es gehe um Respekt gegenüber der kulturellen und linguistischen Pluralität des Landes, äußerte sie. Während die rechte PP-Partei von einem Überfall auf die linguistische Einheit des Landes sprach, das so tief gespalten werde, drückte die katalanische ERC über ihre Führer große Befriedigung über das Gesetz aus. Streit um die Kontrolle der katalanischen Medien. Der Kampf der beiden großen Independentista-Formationen ERC und Junts per Catalunya um die Kontrolle des regionalen Fernsehsenders TV3 ist voll ausgebrochen. Die Berichterstattung dieses mit öffentlichen Geldern finanzierten Senders über den Fall Bolo ist hier der Anlass zum Streit gewesen. Bolo ist das Codewort der Staatsanwaltschaft für die Veruntreuung und Zweckentfremdung öffentlicher Gelder, um den separatistischen Prozess Puigdemonts zu finanzieren. Der Skandal kam dadurch ans Tageslicht, dass jemand die Gespräche des Unternehmers und Puigdemont-Freundes David Madi mit seinen Separatisten-Freunden mitgeschnitten und lanciert hatte. Weitere Telefongespräche zwischen Madi und der Propagandajournalistin von TV3, Pilar Rahola, brachten die Versuche von Artur Mas und seinen Rechtsseparatisten ans Tageslicht, starken Druck auf die Direktion des autonomen Fernsehsenders auszuüben. Dieser sei zu ERC orientiert. Puigdemont selbst hat von seinem Fluchtort in Belgien aus die Parole ausgegeben, die regionalen Medien unbedingt unter Kontrolle zu bringen. Der bisherige Direktor von TV3, der zu ERC-freundlich ist, wird eines Tages dafür bezahlen, so Puigdemont. Während ERC nun behauptet, der Fall Wollo sei eine Polizeiintrige, es habe nie die Veruntreuung öffentlicher Finanzen zugunsten des Separatismusprozesses gegeben, hat die Partei dennoch ihr Mitglied, den Abgeordneten Enric Mir, Urbanismusstadtrat in Cabrera, zum Rücktritt gezwungen. 38.000 Euro wurden im Schreibtisch des Mannes gefunden. Crime City Barcelona. Die autonome Polizei Mossos d'Esquadra hat nach eigenen Angaben seit 2019 101 kriminelle Banden in Katalonien zerschlagen. Eine Studie, die El País veröffentlicht hat, zeigt, dass die Hälfte dieser kriminellen Organisationen sich mit Geldwäsche beschäftigt hatten und warnt vor dem zunehmenden Gebrauch von Waffen in den Aktionen dieser Kriminellen. Auch wird ein besorgniserregender Anstieg von mit Marihuana in Zusammenhang stehenden Straftaten verzeichnet. Weitere Verbrechen auf der Hitliste der Mossos sind: 73 Banden begingen Eigentumsdelikte wie Raub, Diebstahl, Wohnungseinbrüche. 42 Drogenbanden wurden zerschlagen. 19 Banden, die Delikte gegen Personen begingen, also Menschenhandel, Entführung, Freiheitsberaubung, Bedrohung, Körperverletzung, wurden ebenfalls verhaftet. 35% aller Banden würden Waffen einsetzen, wie Macheten, Schlagringe und Taser. 86% der Kriminellen sind Männer zwischen 21 und 40 Jahren. 43% von ihnen wurden zum ersten Mal verhaftet, was die Polizei als erstaunlich bezeichnet. So viele Neulinge hatte es im Milieu noch nicht gegeben. Interessant auch die Verhaftungen der Operation Alejandra. 18 Delinquenten wurden festgenommen. 369 Raubüberfälle auf Träger von Luxusuhren unter anderem waren die Delikte. Das Ziel wäre hier die Finanzierung des Terrorismus von Dschihadisten gewesen. Auch identifizierte die Polizei in diesem Zeitraum 806 Prostituierte, die auf Straßen und in Lokalen ihrem Gewerbe nachgingen. 43% sind aus Osteuropa, 35% Südamerikanerinnen, 9% Europäerinnen, der Rest aus anderen Ländern. Thema Ausgehbeschränkungen. Auch wenn die Pandemiezahlen zu vorsichtigem Optimismus Anlass geben könnten, verlängerten die Gesundheitsbehörden Kataloniens die Corona-Beschränkungen für weitere 2 Wochen, wie die Gesundheitsrätin Alba Vergés bekannt gab. Das heißt, vom 9. bis zum 24. November bleiben die Restriktionen bestehen. Ab 10 Uhr abends herrscht Ausgangssperre auf dem Land und in den Städten. Gleichzeitig nehmen die Proteste gegen die Schließung aller Bars, Restaurants und Kneipen zu. Beinahe täglich protestieren Hunderte vor dem Palast der Generalitat oder an verschiedenen Orten im Stadtzentrum. Manchmal sind es die Angestellten der Schönheitssalons, die Mitarbeiter von Gaststätten und Bars. Und mal sind es auch die Diskothekenbesitzer. Täglich gibt es Proteste. Thema Fahrlässigkeit im Gesundheitsbereich. Lehrer, Familienangehörige, Krankenhauspersonal und sogar Labortechniker kritisierten am Donnerstag die Landesregierung Kataloniens wegen ihres Beschlusses, dass ab sofort Schüler und Schülerinnen von höheren Schulen sich selbst die Proben für den Covid-Virentest entnehmen sollen, ohne dass eine ärztliche Aufsicht über sie wache. Die Lehrer hätten nicht die Qualifikation, um medizinische Aufgaben übernehmen zu können, heißt es. Thema Fun City kaputt. Barcelona hat momentan 28% seiner Hotelzimmerkapazitäten geöffnet. Von 438 Hotels sind 124 geöffnet. 14.000 Zimmer stehen zur Verfügung. Das bedeutet 35% aller zur Verfügung stehenden Zimmer. Doch schon mit der Schließung aller Gaststätten sind die Reservierungen wiederum stark eingebrochen. Thema Geld für die Stadt. Die Stadtregierung, die Koalition von Barcelona en Comú, PSC, Sozialisten im Rathaus, stellte am Freitag ihren Haushalt für das Jahr 2021 vor. 3,231 Milliarden Euro. 197,5 Millionen mehr als 2020 sollen nun verteilt werden, obwohl die Einnahmen der Stadt um 90 Millionen zurückgegangen sind. Jaume Collboni, stellvertretender Bürgermeister von Ada Colau, erklärte, dass es sich hier um einen sogenannten expansiven Haushalt handle, der sich mit einer sozialen Notsituation und dem Problem des wirtschaftlichen Wiederaufbaus konfrontiert sehe. Jordi Martí, Haushaltsexperte im Rathaus, warnte jedoch: Das Sozialprodukt ist um 11,2% gesunken, was starke soziale Verwerfungen hervorrufe. Er richte eine Botschaft an die Opposition. Sollte die den Nothaushalt nicht mitbestätigen, dann müsste der Haushalt von 2020 verlängert werden, was einen Verlust von 500 Millionen bedeuten würde. So könne man die Krise dann nicht mehr meistern. Es war also ein Appell an die Opposition, dem Haushalt unbedingt zuzustimmen. Eine kleine Korrektur muss ich hier anbringen. Schon einen Tag nach der Ankündigung, dass Schüler ihre Covid-Proben selbst entnehmen sollen, ruderte die Landesregierung am Samstag zurück und erklärte, dass man nun das Lehrpersonal in die Probenentnahme der Schüler mit einbinden wolle. Nach der Welle an Kritik musste man die Maßnahme teilweise zurücknehmen. Es bleibe weiter beim Entnehmen der Proben durch medizinisches Personal. Doch in Ausnahmefällen und zeitlich begrenzt können es auch unter Lehreraufsicht von den Schülern selbst vorgenommen werden. Halleluja im Namen des Herrn. Das katalanische Gesundheitsamt hat eine Untersuchung gegen den Kardinal und Erzbischof von Barcelona, Juan José Omeya, eingeleitet. Es geht um die Messe zur Seligsprechung von Joan Roig d'Igle in der Sagrada Familia, einem 19-jährigen Jungen, der während des Bürgerkrieges ermordet worden war. 588 Personen wohnten dem religiösen Akt bei, dazu 15 Bischöfe, also 603 Personen. Dies löste eine Welle der Empörung aus, weil man gerade jetzt, mitten in der zweiten Pandemiewelle, eine solche Menschenansammlung zulasse, während Kneipen, Restaurants und Einkaufszentren geschlossen hätten. Der Streit ist jetzt darauf konzentriert, ob alle Covid-Bestimmungen eingehalten worden seien und ob die 30%-Klausel eingehalten worden sei. Religiöse Kultstätten seien nicht von Schließung betroffen. Religionsfreiheit sei ein Grundrecht, erklärte der Bischof. Die Basilika der Sagrada Familia habe eine Kapazität von 3.400 Personen, 1.020 wären 30%, mit 601 läge man also deutlich darunter. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Tsunami gegen die Generalitat von Katalonien. Vier Personen wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt, weil sie das Gebäude der Generalitat von Catalunya mit roten Farbbeuteln beworfen haben. Tatort Plaza Sant Jaume. Zeit Sonntagvormittag gegen 11 Uhr. Es geschah im Rahmen einer Protestdemo gegen die Schließung von Restaurants und Kneipen in der Stadt. Die Landesregierung reagierte sofort und verstärkte den Polizeischutz für alle öffentlichen Gebäude in Barcelona und Katalonien. Als ich heute Mittag an dem Gebäude vorbeikam, war gerade eine Arbeiterin mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt. Sie sagte mir, dass auch Blutbeutel geworfen worden wären. Ja, nur eine einzige Mitarbeiterin. Später wurden es mehr. Dabei hat das Gebäude wirklich ordentlich Farbe abbekommen. Circa 2 Dutzend roter Kleckse. Auch Torras Protestplakat gegen die ewige Unterdrückung seiner Meinung wurde rot eingefärbt. Der Gaststättenverband distanzierte sich inzwischen von der Farbbeutelaktion und ein Sprecher erklärte, dass Vandalismusaktionen solcher Art bedauernswert seien und mit den legitimen Forderungen seiner Branche nichts zu tun hätten. Niemand von der Generalitat hat sich zu der Farbaktion bisher kritisch geäußert. Also Leute, die Farbbeutelwürfe ihrer eigenen Anhänger auf andere bzw. spanische Institutionen gerne wohlwollend begrüßen oder beschweigen. Thema Knöllchenwelle. 500 Strafgelder wurden allein in der ersten Nacht des vergangenen Wochenendes gegen Covid-Sünder verhängt. Mossos de Squadra und Guardia Urbana bestraften in der Nacht vom Samstag auf Sonntag 500 Menschen, die entweder keine Masken trugen oder das Ausgangsverbot ab 22 Uhr verletzt hatten. 394 verbotene Versammlungen wurden in der gleichen Zeit aufgelöst. Dazu zahlreiche private, klandestine Partys in Wohnungen und an anderen Orten. Sie hören Niemandsland, 91.4 FM auf Contrabanda. Es ist ein relativ warmer Herbsttag hier in der Stadt. Die Sonne scheint und die Temperaturen liegen bei 18 Grad.

Das war die ermutigende Botschaft ihres Romans. Ermutigend vor allem auch für sie selbst. Sie war ja ein solcher Zweifel. Sie selbst, die Jüdin, die Kommunistin, war dem neuen Regime in die Welt entkommen, um dort draußen als Zweifel an dessen Allmacht zu wirken und erfuhr doch zunächst vor allem ihre eigene Machtlosigkeit. Als der Höllenspektakel losging und wir immer nur das eine dachten: Sie sind weg. Sie sind geflohen. Werden sie durchkommen? Wo sind sie jetzt? Bist du noch hier? Psst! Der Nebel hat alles verschluckt. Nur wir sind da. Groß. Unheimlich groß. Sie müssen uns sehen. Sie sehen uns nicht. Er hat uns mit zugedeckt. Eingepackt wie in Watte. Das siebte Kreuz, im Original The Seventh Cross, ist ein US-amerikanisches Filmdrama von Fred Zinnemann aus dem Jahr 1944. Das Drehbuch basiert, wie gesagt, auf dem Roman Das siebte Kreuz von Anna Segers. Die deutsche Premiere fand übrigens im deutschen Fernsehen ZDF am 10. Januar 1972 in der Programmreihe Der besondere Film statt. Der Film dauert 110 Minuten, Regie, wie gesagt, Fred Zinnemann. Spencer Tracy spielt die Hauptrolle als Georg Heisler. Ein paar interessante Zusatzinformationen zu diesem Film. Fred Zinnemann, später bekannt durch seinen Western-Klassiker 12 Uhr mittags, High Noon, verfilmte das erste Filmdrehbuch von Helen Deutsch. Viele vor den Nazis geflüchtete Deutsche spielten in Nebenrollen in dieser MGM-Produktion mit, so beispielsweise Helene Weigel, die Ehefrau von Bertolt Brecht, Felix Bressart und Alexander Granach, der ein Jahr später verstarb. Für Helene Weigel war es die erste Filmrolle in den USA. Sie übernahm die kleine und stumme Rolle einer Hausmeisterin. Kameramann Karl Freund, Oscar-Preisträger von 1938, wanderte schon 1929 in die USA ein. Hume Cronin und Jessica Tandy waren schon 2 Jahre verheiratet. Hier spielten sie zum ersten Mal zusammen in einem Film mit. In einer kleinen Nebenrolle sind Robert Blake als Junge und Charles McGraw als Mr. Albright zu sehen. Im Lexikon des internationalen Films wird folgendermaßen über diesen Film geurteilt: Ein außergewöhnliches Dokument über die Nazizeit, das im Unterschied zu anderen antifaschistischen Propagandafilmen weitgehend unsentimental bleibt und sich in Milieuschilderungen und Figurenzeichnungen um Differenziertheit bemüht. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich aus dem Niemandsland, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen, hat Sie ein bisschen informiert, Ihnen ein bisschen die Augen geöffnet für andere, neue Realitäten vielleicht. Dann wären wir froh. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Ich verabschiede mich. Tschüss, agur, adeo. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.